Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und heute reden wir mit der Claudia über Sales für KMU im Umfeld IT. Claudia, erzähl mal, wer bist du und was machst du? Ja, danke für die Einladung. Ja, ich bin die Claudia Kranich. Seit 33 Jahren beschäftige ich mich damit, wie man technische und erklärbedürftige und würdige Dienstleistungen verkauft. Und ja, das ist mir ein besonderes Anliegen, weil die Leute ja oft super wichtige und tolle Dienstleistungen und Services anbieten, sich aber schwer tun, das eben an den Kunden zu bringen, dass der versteht, was er eigentlich Geniales haben kann. Ja. Das war so auch meine Motivation und auch meine Mission, so mein Kampf ist der, dass ich sage, oft sind die Schaumschläger, also die, die wirklich laut schreien und eben die Dinge einfach erklären, weil der Kunde sucht nach einfachen Lösungen. Und der Fachmann weiß aber, die einfachen Lösungen, die sind nicht real, die sind nicht wirklich, das sind nur Marketingversprechen. Und ja, und da habe ich den Kampf angetreten. Meine Mission ist zu sagen, ich möchte, dass IT-Unternehmen und technische Unternehmen so gut aufgestellt sind und sich in der heutigen Zeit so präsentieren, dass sie eben, dass der Kunde eine Chance hat, die Qualität zu erkennen und nicht nur die, die laut schreien. Und das Problem ist eben, dass der Kunde das nicht wirklich unterscheiden kann. Ja, das ist für uns der Schmerz, Also mir die sind jetzt zwei Fachleute Sachen sehen. eingefallen. Einerseits dieses keine Sendung zur Bundestagswahl, also die Tatsache, die einfachen Lösungen sind meistens nur Marketing. Das war jetzt wirklich nur aufs Marketing bezogen. Und das andere ist, also mein Eindruck ist, dass die Schaumschläger, wie du sagst, die haben so die Tendenz, den Leuten einfach Angst zu machen. Ja? Also die sagen, oh Gott, du wirst gehackt oder oh Gott, deine ganzen Backups sind weg oder oh Gott, keine Ahnung, irgendwas. Und dann verkaufen sie ihnen irgendeine 0815-Lösung, die irgendeine Kombination aus nutzlos und überteuert ist. Ja. Ja. Oder eben nicht das ganze Spektrum abdeckt und Teillösungen sind. Ja? Also wenn wir jetzt gerade auch bei IT-Security konkret sind, es nutzt ja nichts, auch wenn man es mit einem Haus vergleicht, wenn dir jemand was verkauft für die Fenster, aber die Tür ist schlecht gesichert. Ja? Ja. Also es nutzt eine Schwachstelle, die Ja. natürlich dann auch die Einbrecher und die Hacker auch tatsächlich da, natürlich dann finden. Ja? Ja. Also es Und ist oft natürlich sind es auch halt. immer ein bisschen das Problem. Ich meine, normalerweise, ja, bla bla bla, der Kunde ist König, ne? Ich frage jetzt meinen Kunden, was er will. Aber das ist halt auch, wenn mich früher jemand gefragt hat, was für ein Laptop soll ich kaufen? Da sage ich, ja, was machst du denn mit dem Laptop? Und dann sagt er, ja, nur Word, ja, oder so. Ja, also früher, ja. Damals, als mich die Leute noch sowas gefragt haben, inzwischen fragt mich das keiner mehr. Und dann sage ich, ja, das mag sein, aber wenn du jetzt einen Laptop hast, mit dem du nur Word machst, dann machst du Word und dann machst du plötzlich willst du doch irgendwie Grafiken bearbeiten und dann fängt das Ding an zu rauchen, weil, ja, und so weiter. Und das ist halt das Problem, gerade im Bereich IT ist ja, dass es eigentlich nichts nützt, den Kunden zu fragen, was er braucht, weil er ja nicht weiß, was er in 2 Jahren braucht. Und natürlich finde ich das toll, also als IT-Dienstleister, wenn der Kunde in 2 Jahren die ganzen Rechner nochmal neu kauft, aber der Kunde findet es nicht toll, ne? Und dann ist der Kunde pleite und dann ist er auch weg. Ja, Ja. irgendwann. Also Ja. da ist Kompetenz schon wichtig und dass der Kunde halt auch versteht, was die Qualität der Dienstleistung des Dienstleisters ist. Jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage, wie machen wir das, Claudia? Ja. Das ist wirklich die Gretchenfrage. Der Punkt ist der. Du hast es vorhin angesprochen, das ist richtig. Es steht auf jeder Homepage und es ist sehr gut gemeint auch von IT-Dienstleistern. Ruf mich an, ich kümmere mich um die IT und du kannst dich um dein Kerngeschäft kümmern, wir machen den Rest. Das klingt eigentlich so wie ein Sorglospaket, ist aber eine völlige Überforderung für den Kunden. Ja? Also Weil ich sage, weil der Kunde eben nicht weiß, was er braucht, ja, und auch gar nicht so differenziert denkt, wie du es jetzt auch gerade angesprochen hast. Wenn er sagt, ja, ich mache nur Word und vergisst aber, dass er ja eigentlich doch auch Spielchen spielt, wo man viel Kapazität braucht oder eben mal eine Gra eben Bilder bearbeitet und so weiter. Oder Weil Video schneiden oder so, genau, ja. Video Muss er schneiden und sogar, einmal ein ach. Video schneiden und dann raucht ihm sein Rechner ab, ja, und dann wundert er sich. Genau. Also das heißt, und ich vergleiche das immer ganz gern mit dem Arzt. Also ich finde ja, dass die IT ist neben der Bank der wichtigste Partner in einem Unternehmen. Ja, und das ist tatsächlich so. Und da ist auch mein Anliegen, diese Wichtigkeit, auch dieses Bewusstsein zu heben, ja, und auch dementsprechend aufzutreten. Aber da muss sich auch der IT-Unternehmer mehr als wirklicher Partner, der Bescheid weiß, darstellen. Ich vergleiche es immer mit dem Arzt. Ich sage immer, du bist ja eigentlich der Leibarzt, der IT-Leibarzt fürs Unternehmen. Du schaust ja, dass das Unternehmen, die Technik gesund ist, ne? Und gesund bleibt. So, jetzt stell dir vor, jetzt vergleichen wir es aber mit dem Arzt. Der Arzt, du gehst ja zum Arzt, um seine Kompetenz zu genießen und zu sagen, also wenn der da irgendein Problem diagnostiziert, stell dir vor, der würde sagen, weißt du, ich bin dein Partner, ich stelle mich an deine Seite, ich helfe dir, deine individuelle Therapie zusammenzustellen. Sag mir doch, ruf mich an, ich berate dich. Sag mir doch, was ich für dich tun kann. Dann würdest du auch sagen, beim Arzt, hallo, ich denke, du bist der Fachmann, sag mir, was ich brauche, mach einen Therapievorschlag. Ja, also beim Arzt würdest du dich sehr bedanken, wenn er sagt, ich kann alles für dich tun, sag mir, was ich tun soll für dich. Und das ist so schon das erste Aha-Erlebnis, wo ich merke bei meinen Kunden, die sagen, ah ja, stimmt, wir überfordern die Kunden permanent. Dann auch noch mit den Fachausdrücken, wo ja sowieso jeder Geschäftsführer, der das Geldbörserl aufmacht, die sind nicht die Fachleute. Ja, also die in den Unternehmen, die IT-Abteilungen, die Fachleute, mit denen sich dann die ITler auch gerne austauschen, wo sie sagen, ja, mit dem kann ich so gut reden und der will die tolle Lösung. So, und dann geht es aber darum, das dem Geschäftsführer zu verkaufen oder zu verklickern. Ja, und da braucht es diese Übersetzungsbrücke. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie gelingt das? Tatsächlich, indem wir die ganze Fachsprache mal weglassen, ja, und wirklich üben, mit welchen einfachen Vergleichen. Ich sage immer, es muss so sein, dass wirklich ein Volksschulkind das versteht. Jedes Fachausdruck tun wir mal üben, wegzulassen und einfach zu erklären. Und zwar auch weniger von den Features und Details, was das alles kann, weil wir sind natürlich begeistert davon, was das alles kann, aber mehr in dem Nutzen zu sprechen. Also was haben die Leute davon? Wie verändert sich der Alltag? Ja, also zum Beispiel zu sagen, ganz klar, also im Moment ist so, also wenn jetzt zum Beispiel eine Firma veraltete Systeme haben, dann rödelt der Rechner, ja, und sagst du, deine Mitarbeiter müssen 5 Minuten da sitzen und warten, bis sie weiterarbeiten können. Das ist teuer. Ja, also auch zu sagen, was habe ich davon, was gibt es für Einsparungen, was bringt das sicherheitstechnisch und so weiter und so fort. Ja, also mehr wirklich, was habe ich davon, wie verändert sich der Alltag, wie zu beschreiben, wie mit einer Videokamera, wie wenn man so einen Videoclip drehen würde, was ist dann anders, Oh was man ja. auch bemerkt. Also ich finde es gerade sehr schön, weil das ist so ziemlich genau das, was ich auch Leuten sage, wenn ich sie zum Beispiel zu ihrem LinkedIn-Profil berate, ne? Also, dass ich sage, das ist schön, also jeder, der was verkauft, liebe Leute, die ihr zuhört und zuschaut, ne, guckt euch mal selber im Spiegel an. Jeder, der was verkauft, erzählt immer, was die Features sind. Ja? 6 Zylinder, 6 Zylinder, so und so viel PS, weiß der Geier, 4 Reifen, ein Reservereifen, bla bla bla bla bla. Aber eigentlich der Nutzer will halt einfach von München nach Hamburg fahren. Ne? Also, Mit einem anders gesagt, geilen ja, also. Klar, und es soll nicht klappern und vielleicht keine Ahnung, ja, aber im Endeffekt den Nutzen von dem beschreiben, was ich habe, und zwar so, dass es nicht nur die Fachleute verstehen. Ich sage immer, die Leute, die so reden wie du, das sind Kollegen, das sind keine Kunden. Klammer auf, ausnahmetechnischer Vertrieb, Klammer zu. Ja, Ja. also wenn natürlich auf beiden Seiten Ingenieure sitzen, keine Ahnung, Vulkanisierung oder irgendwas, dann vielleicht schon. Ich hatte auch mal einen Kunden oder jemanden, mit dem ich eigentlich im Akquisegespräch war, und die hatten auch folgendes Problem. Haben ein total geiles technisches Produkt, mit dem man ganz viel Strom sparen kann und es schützt die Geräte und so weiter und so fort. Und dann haben die YouTube-Videos, die sind halt wirklich an den Techniker, ne, gerichtet. Und die sagen dann auch, dann kommt der Techniker zum Geschäftsführer und dann sagt der Geschäftsführer, und was kann das? Und dann erzählt der Techniker die technischen Eigenheiten und der Geschäftsführer sagt, was kostet's? Und dann ist das Gespräch beendet, ja. Ja. Und dann haben wir eben ein Konzept gemacht, wie es eigentlich besser funktionieren könnte. Die hatten aber dann eine eigene Videoabteilung. Ich müsste jetzt mal gucken, ich müsste mal zwischendurch mal nachfragen, ob sie eigentlich inzwischen das Problem gelöst haben. Wenn nicht, werde ich vielleicht noch mal pitchen. Aber da war genau das Problem, dass also ich brauche vielleicht natürlich beides, ne? Ich muss dem Techniker einerseits erklären, was ist daran toll, aber dann muss ich dem Techniker sagen, bitte zeig dem Geschäftsführer dieses Video oder dieses Infoblatt, ja, und nicht jenes, ja, oder zeig ihm die Vorderseite und nicht die Rückseite oder so, damit der Geschäftsführer versteht. Was habe ich jetzt kürzlich gelernt? KVO oder so, Kinder, nee, oder KOV, Kinder, Oma, Vorstände, ja. Also, Das habe ich noch irgendwie so, nicht ich gehört. müsste nochmal in meinen Notizen nach, fand ich sehr witzig, ja. Müsste ich nochmal in meinen Notizen nachgucken, wo jemand gesagt hat, warte mal, ich muss gerade mal blättern. Das war nämlich dieses Jahr, meine ich, hat das jemand, oder? Das fand ich irgendwie witzig. Da hat jemand gesagt, wir müssen es so erklären, dass es die und die verstehen. Aber ich glaube, so schnell finde ich es gerade nicht. Ja, aber Kinder Oma. Aber so in der Art, ne? Also, es muss einfach sofort verständlich sein und es muss der Nutzen im Vordergrund stehen. Jetzt sagst du, und das mit der Videokamera sage ich auch oft, ne, dass ich sage, was sehe ich denn? Ne? Was ist, wenn ich dir mein Geld gegeben habe und du hast für mich gearbeitet, was ist dann anders? Ja, und diesen Zustand, wenn wir den beschreiben, dann finden wir natürlich auch die Leute, die das brauchen. Ne? Die wollen ja, der Kunde kauft ja das Ergebnis. Der kauft ja nicht die Dienstleistung eigentlich. Wie der Bäcker das Brot macht, ist mir im Wesentlichen Wumpe. Hauptsache es schmeckt. Ja, Ja. ich meine, bei mir war ja auch früher so, also vor den Elektroautos, dass ich auch gesagt habe, also als Frau, ich liebe Autofahren, ja, Ja. aber das Auto interessiert mich nicht. Und ich sage immer, du, wenn ich die Motorhaube aufmache und da ist Luft drinnen und es fährt, dann finde ich das genauso genial. Aber mir ist es Ja. in Wahrheit wurscht, wie das Ja. geht, ja. Und das Ja. ist so ähnlich, ja. Also das heißt, Ja. der Kunde will einfach nur, dass es funktioniert. Reibungslos läuft, ja, und dass es funktioniert und er keine Probleme hat und damit natürlich dann auch die Sicherheit gewährleistet ist, dass er arbeiten kann, dass das Unternehmen läuft, Ja. ja. Und das ist in Wahrheit ja das Wichtige, ja, dass der Unternehmer ein gutes Gefühl hat, und einen guten Partner hat. Und damit können sich natürlich die guten IT-Unternehmen auch positionieren, und je mehr natürlich findet der Geschäftsführer, empfindet den IT-Mann als Partner, wenn der ihm dieses gute Gefühl vermittelt und weniger die technischen Features, ja. Und das ist schon immer wieder das Entscheidende. Und ich empfehle auch meinen Kunden, auch an diesem Mehrwert, an dieser Genialität, wenn die IT-Firmen leisten ja Großartiges, wenn quasi alles reibungslos läuft. Das ist ja nicht von ungefähr. Die haben ja ihre Monitore, die warten das ja, die schauen ja, dass das gut Ja. läuft. Ja? Ja. Und ich sage immer, feierst du am Jahresende mit deinen Kunden, dass es ein geniales Jahr war? Ja? Nicht nur Gott sei Dank, nichts passiert, sondern hey, wir haben ein großartiges Jahr gemeinsam gemeistert. Ja? Also Wir ich. hatten 8 Minuten IT-Ausfall statt 16 Minuten letztes Jahr. Oder so, ja. Also das heißt auch wirklich, Ja. diese geniale Leistung zu feiern. Damit auch das Selbstbewusstsein und den Wert, den sich ja auch die ITler wünschen. Sie wünschen sich ja, dass sie so wahrgenommen werden als ja, IT-Berater oder eben als Techniker und als der, der aufpasst aufs Unternehmen. Ja, also eben, ich sage immer gern wie der Leibarzt im Unternehmen. Ja. Ja. Gut, Und also spielen wir das doch mal durch. Ich bin jetzt, also IT-Security habe ich mal ein bisschen mehr gearbeitet. Das war das einzige Mal, wo ich von der IT-Firma wirklich angestellt gearbeitet habe. Nehmen wir das mal als Beispiel. Ich bin jetzt ein IT-Security-Mensch. Ich mache alles, was mit IT-Security zu tun hat. Ich beschütze den Dings von bösen Hackern und so weiter. Und Load Balancing und was es da alles Schönes gibt. Und Virencheck im Mail-System und ganz tolle Sachen gibt es da. ja, Und genau. ich komme jetzt zu dir und sage: Mensch, ne, die gucken mich immer an wie ein Auto, die verstehen mich nicht. Die sagen: Ja, rufen Sie nächstes Jahr wieder an oder wir haben schon jemand oder diese üblichen Geschichten. Wie arbeiten wir? Was machen wir? Was machen wir Was zusammen? machen wir? Ja, die IT-Security ist nochmal ein spezielles Gebiet, weil diese Bedrohung, dieses unangenehme Thema. Wir Menschen sind so, wir mögen, unser Gehirn möchte diese Bedrohung eigentlich weghaben, ja? Ja. Also alleine deswegen. Und wenn du dann sagst, ich mache einen Security-Check und ich mache dies und jenes, das will man eigentlich, auch wenn ich weiß, als Unternehmer, das ist brutal wichtig, aber eigentlich will man das Thema weg, weil wir sind so, wenn ich es nicht am Schirm habe, dann habe ich das Problem Oder nicht. das berühmte Pentesting, also Ja, Penetration Testing, dass genau. man sagt, ich hack mich So. bei dir rein und gucke, oder ich schmeiß USB-Sticks auf deinen Parkplatz und guck, ob die Mitarbeiter den reinstecken, ja, und so Ja, genau. weiter, Genau, ja. genau. Und das sind natürlich alles in der Tat, so wie du sagst, Dinge, die fühlen sich, wo man denkt, um Himmels Willen, was, wenn die das machen, ja. Genau. Das heißt auch tatsächlich, ich bin auch nicht der, der dann immer mit dieser Angst kommt, wie du auch schon eingangs gesagt hast, ja, alle schrecklichen Bedrohungsszenarien erzählen, das ist auch nicht so der optimale Stil, sondern es geht tatsächlich darum, dem Unternehmer klarzumachen, was kann das für dich als Unternehmer bedeuten, der schon, was du dann verlierst oder wenn wirklich was passiert, ist ja existenzbedrohend, ja. Ja. So, und dann zu schauen, okay, ich bin dein Partner für dich, für deinen Erfolg. Also es ist immer noch besser zu sagen, ich schaue, dass du erfolgreich bleibst, als nur mit dieser Angst. Weil die Angst will ich weghaben. Und dann, ja, also wir machen mehr Erfolg oder haben mehr Erfolg, wenn wir sagen, wenn der IT-Security-Berater oder Unternehmer dann sagt, pass auf, ich möchte, dass du richtig nachhaltig, zukunftssicher Erfolg hast und mehr Aufträge gewinnst. Also konkret bei dem Thema IT-Security geht es ja auch darum, dass du bei vielen Lieferanten oder Kunden ja dann, bei vielen Kunden ja dann vorausgesetzt wird und sagt, zeig mir, wie bist du mit der Lieferkettengesetz und so weiter? Also im Moment ist es ja so, dass es tatsächlich in die Hände spielt. Aber diesen Rahmen zuerst anzuschauen, dass der Unternehmer sagt, ah ja, okay, das heißt für meinen zukünftigen Geschäftserfolg, ja, ist es wichtig, das Thema anzuschauen. Ja, also so quasi über diesen Umweg des Erfolgs und der Erfolgsaussicht mal anzugehen. Und dann tatsächlich ein passgenaues für die Problematik dieser Zielgruppe. Also ich erarbeite ein gesamtes Lösungspaket für eine spezielle Unternehmenszielgruppe mit einer speziellen Herausforderung. Das ist sehr neu für IT-Unternehmer, weil sie sagen, ja, es ist eh alles individuell. Sage ich ja, aber wir bauen eine Schiene für eine Zielgruppe mit einer speziellen Sache. Ja, die wirklich ein spezielles Problem haben, das man herausarbeitet und diese Vorarbeit für den Kunden macht. Weil dann kann ich ihm wieder Facharzt einen Therapieplan vorschlagen und der sagt, ja, der ist ja jetzt maßgeschneidert für mich. Ja. Ja, und das, Und ich es kann ja stimmt ja dann. nachher immer noch, wenn der jetzt noch eine andere Frage hat, kann ich ihm die sicher auch beantworten. Oder ich sage halt irgendwann, okay, da musst du zum Kollegen. Ne? Also wenn ich jetzt keine Ahnung, beim Kniearzt bin und habe eine Erkältung, dann kann er mir wahrscheinlich trotzdem sagen, was ich nehmen soll. Wenn ich aber, keine Ahnung, Kopfschmerzen habe, wird er sagen, hier geht zum Neurologen. Ne? Ja, genau, weil es ist auch, sich die Arbeit zu machen, zielgruppenspezifisch zu arbeiten, ist ganz, ganz wertvoll, weil du dann auch tatsächlich das Marketing dass dann das Online-Marketing oder das digitale Marketing für dich arbeiten kann. Generell funktioniert es einfach schwer. Und das merken viele IT-Unternehmen. Die können noch so viele Social-Media-Beiträge bringen über Security-Berichte und was da alles schon wieder passiert ist und warum das wichtig ist. Und ich Das war sind auf der gute, Messe und whatever. ja, und einfach Messe. Das ist alles gut, um irgendwie so ein Fundament aufzubauen, um Sichtbarkeit und das Ganze. Es ist kein Fehler, aber es ist kein Tool, um richtig Kunden zu gewinnen. Ja, und letztlich geht es ja darum, diesen planbaren monatliche Umsätze planen zu können. Und das, Okay, also wenn dann wir ist. dann das Konzept haben und die Kommunikation steht, wie Ja. bringen wir das auf die Straße? Also welche Kommunikationskanäle bespielen wir und wie? Ja, also ich mache es gerne so, dass wir am Anfang uns mal hirnschmalzen. Also zuerst muss man ja die Köpfe zusammenstecken und was Geniales machen. Ja? Also sprich für eine Zielgruppe, die wirklich sagt, wow, du hast dir die Arbeit gemacht, für mich, für meine Situation eine Lösung dir auszudenken. Und das ist schon mal, das berührt. Weil man sagt, okay, da werde ich jetzt nicht wieder allgemein angesprochen, sondern der hat sich für mich was überlegt. Und zwar eine Gesamtlösung. Das ist auch das Geheimnis. Wir wollen ja wegkommen von der Vergleichbarkeit. Ja? Und eben in der Sprache, das heißt, es werden die ganzen Features wird weggelassen. Es wird wirklich nur erzählt, was ist dann anders, was kann das Ding dann und was ist damit los. Und dann testen wir einen Prototyp, auch dieses Programm dieses Produktes, dieses Services, den testen wir als Prototyp mit potenziellen Kunden, mit denen wir dann ja, Gespräche führen und sagen, hey, ja, also wir machen Interviews, wir machen Recherche, wir sprechen mit den Leuten und holen wirklich genau heraus, wie geht es denn dieser Zielgruppe, wie geht es denn dieser speziellen Zielgruppe mit we und we was empfinden sie als Problematik? Also wir machen die Hausaufgaben, damit du wirklich der Kunde das Gefühl hat, ja, der hat sich für mich was überlegt. Und zwar individuell was für mich. Ja? Und das ist der Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel kann man dann sehr gut organisches Marketing machen. Das heißt, also sehr viele sind schon auf LinkedIn. Also LinkedIn ist konkret eine sehr gute Basis, um mit einer Social-Media-Plattform zu arbeiten. Es geht aber auch, wenn jemand ein Netzwerk hat in der Umgebung, zu schauen, ja, wen kann ich denn da konkret auch ansprechen, wer ist in der Nähe. Also da finden wir genug Möglichkeiten organisch. Wichtig ist, organisch heißt, ohne Werbung zu schalten. Das heißt, wir müssen diesen Service zuerst so zusammenstellen, dass er organisch funktioniert, dass der Kunde das haben will. Da müssen wir testen, dass wir das so lange so gut feilen und schleifen, bis wir da alle Elemente haben, dass der Kunde sagt, Bussi, hätte ich gern, bitte her damit. Ja? Und wenn es funktioniert, das ist einfach so, wenn es so funktioniert, dass wir es so verkaufen können im direkten Gespräch, dann können wir auch die Werbung draufschalten. Das heißt, da gibt es auch wieder, muss man schauen, was sich dann am besten tut. Aber das hat alles, was man mit Werbung machen kann. Von Facebook über Google Ads. Es hängt dann immer an von der Art des Produktes, was sich eignet. Und dann, wenn man weiß, dass es richtig gut funktioniert, dann weiß man auch, wie man die Werbung aufstellt, dass die richtig mit wenig Einsatz richtig viel bringt. Ja, anders nicht. Die Hausaufgaben nicht zu machen, es an eine Marketingagentur zu geben oder jemanden anzustellen, der irgendwas mit Social Media kann und dann Social Media Ads schaltet, also da kann ich echt nur sagen, bitte, bitte, das, ja, da machen Ja, wir lieber. also allein die Ads-Schalterei, inzwischen ist das ja Ja. auch massiv schon KIisiert, ja. Also das heißt, Facebook sagt dann hier, ich baue dir die Bilder und ich baue dir die Slogans und ich stelle das selber zusammen und ich gucke selber, was dann gut geklickt wird und wo du definierst ein Ziel und dann das, was das Ziel erreicht, das schiebe ich dann nach vorne und so weiter. Das ist alles so untrivial, ja, dass man da nicht einfach drei YouTube-Videos gucken lässt und dann kann der das, ne? Also er kann es dann machen, ja. Ich erzähle immer wieder die Geschichte von jemand, der hatte als Nebengewerbe hier im Dorf, hatte der einen kleinen Sportartikelladen. Und damals kam gerade, es ist ein paar Jahre her, kamen diese Waveboards in Mode, ja. Also diese Art Skateboards, wo man drauf stand und so, indem man so wackelt, eben vorwärts kommt. Ja, Dann hat er okay. eine Ad geschaltet bei YouTube, nee, nicht YouTube, Google Ad. Und dann hat er, glaube ich, 500 Euro verballert. Also die wurden den Leuten angezeigt. Und er hat natürlich kein einziges Waveboard verkauft. Keine Ahnung, was er falsch gemacht hat. Aber also er hat sich dann bei mir beschwert und habe ich gesagt, du, ich kann dir jetzt auch nicht sagen, warum das so passiert ist. Dazu müsste man das mal genau anschauen. Aber ich kann dir sagen, da kann man ganz, ganz viel machen. Man hätte zum Beispiel sagen können, über die vier, fünf Nachbarorte hinaus zeigt es gar nicht erst an und zeigt es nur an, wenn einer googelt Waveboard kaufen oder Waveboard billig oder Waveboard schnell oder sofort oder abholen oder whatever, ja. Also wie auch immer, das ist alles untrivial, ja. Also ich Ja. habe auch mal mit LinkedIn-Werbung experimentiert, ohne wirklich zu wissen, was ich da tue. Und das war, sagen wir mal, LinkedIn hat jetzt halt mein Geld, ne? Also, Ja. Es aber ist ja nicht weg, es ist ja nur woanders. ja, genau, das Geld ist nicht vernichtet, das hat jetzt jemand anders, nämlich irgendein Manager bei LinkedIn, der kauft Ja. sich teure Burger, 20-Dollar-Burger davon. Ja. Ja, das ist wirklich meine Botschaft, weil oft wird das Marketing, ja, so, meine wirklich Appell wäre, das Marketing, die Produktkreation, was man wirklich will, die strategische Ausrichtung und dass man darauf schaut, dass es auch funktioniert, ja, dass die Präsentationen, dass die Botschaften, dass alles, wie es zusammengestellt ist, also eigentlich diese Produktentwicklung oder das Service Design, das ist Chefsache. Das kann ich wirklich, das ist ein Appell, weil wenn man das zu schnell aus der Hand gibt, Ja. ja, man kann Luft schon verpacken, aber das wird nichts, ja, das und die Kernbotschaften müssen getestet sein. Es klingt verlockend, dass die KI jetzt alles macht, aber ohne dass das Fundament, die Basis, dass das wirklich Gewicht hat. Und im Wort Gewicht ist ja auch wichtig drinnen. Es muss ja gewichtig und relevant sein. Und das wird dir jeder sagen. Also die wirkliche Relevanz und Wichtigkeit kriegst du nur eben über diesen Prototyping, über dieses mit diesen Kunden, mit diesen ersten, wo man sagt, man will diesen Service testen. Das kriegst du nur im persönlichen Gespräch raus. Geht nicht anders. Ja, Ja. außer man hat so viel Also jetzt Spielgeld. gerade bei den Unternehmen, die du ja anzielst, also die gerade dabei sind, auf die ersten 20 Mitarbeiter zu wachsen, da ist das natürlich auf jeden Fall Chefsache. Aber gerade da habe ich manchmal das Gefühl, ja, ich sag mal, der ITler ist ja nicht ITler geworden, weil er Marketing geil findet, ne? Oder weil er sich da irgendwie talentiert fühlt. Fühlt. Gibt es da irgendwelche Tricks, wie man den Spaß am Marketing irgendwie nahebringen kann? Ja, also tatsächlich ist ja das eines meiner USPs oder meiner Positionierung, dass ich sage, du lieferst eben den fachlichen Input und ich mache Marketingtexte draus, weil ich auch sage, also ich habe auch früher habe ich meine Dienstleistung so angelegt, dass ich den IT-Lern dieses Marketing beigebracht habe, bis ich gemerkt habe, bring doch keinem Pinguin das Baumklettern bei, ja, also, ja, sondern sag, es ist Ja. viel effizienter, es ist Ja. wirklich viel effizienter zu sagen, bleib du bei deiner Kernkompetenz und ich mache dann Marketing draus, ja, die Sprache. Und das Schöne ist, wenn man das einmal erarbeitet hat, das funktioniert für dich über Jahre und Jahrzehnte. Das heißt, dann, weil diese Aufbereitung macht man einmal und dann wiederholt man sie, dann arbeitet sie für dich. Und dann kann man auch das wirklich Mitarbeitern übergeben, auch sogar Servicetechniker. Also was meinen Kunden besonders gut gefällt, ist, dass normalerweise sagen Servicetechniker, ich verkaufe nicht, ich bin Servicetechniker. Ja. Und wenn ich sage, ja, aber wenn wir das so gut aufbereiten, dann will der Kunde das haben, weil er es verstanden hat. Und das ist halt die Kunst, die wir dann machen, ne? Weil er verstanden hat, oh, ich brauche das. Ich brauche das und er will es haben. Und dann geht es ja nur mehr darum, was ja dann die Servicetechniker auch gerne wieder machen, den Kunden zu beraten. Zu sagen, ja, was hättest du denn jetzt gern? Also eigentlich nur mehr das Onboarding zu machen und dann ist das war dann der Verkauf. Oder so nach dem Motto, ich habe da noch was Schönes für Sie, so dass Sie noch mehr Spaß an ABC haben oder so, ja. Genau. Ja. Und das heißt, also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, eben gerade für noch kleinere IT-Unternehmen, dass die keinen Verkäufer brauchen, keinen externen, sondern dass eben intern in dieser Qualität sich dann auch die Teams super fühlen, weil sie merken, sie verstehen, wie sie den Kunden gewinnen. Sie sind Ansprechpartner. Also sie bleiben dieses One Face to the Customer auch. Also sie bleiben, der Kunde schätzt das sehr, wenn er nicht irgendeine Hotline anruft oder zuerst der Verkäufer, dann eine Hotline, dann irgendwer. Also das heißt, die Kunden Ja. schätzen das auch sehr, dass sie da so einen Ansprechpartner haben, der dann das Unternehmen kennt und das kommt sehr, sehr, sehr gut an. Ja, jetzt sagst du ja auch Marketing und Vertrieb und jetzt hast du gerade das V-Wort schon gesagt, Verkauf. Das ist ja, wie gesagt, jetzt bei dem ITler, bei dem tiefblauen Typen auch nicht so unbedingt das, ne? Und da kannst du ja nicht mehr dich dazwischen hängen, sondern da muss der, also der muss dann, wenn am Schluss, wenn das am Schluss oder vor dem Abschluss steht ja eigentlich immer das Gespräch. Ja, oder nahezu immer das Gespräch. Ja, außer in sehr, sehr alten. Wenn ich jetzt ein Kabel brauche, dann naja, gut. Hätte ich beinahe die Kabel. Doch, ich erzähle jetzt kurz die Kabelgeschichte. Es gibt in einem Mediamarkt offenbar drei verschiedene Stellen, wo HDMI-Kabel sind. Also in der Fernsehabteilung, in der IT-Abteilung und nochmal irgendwo, lustigerweise, ja. Und jeder weiß aber nur, was er selber für Kabel hat. Also ist ganz komisch. Aber wie auch immer, also am Schluss steht da immer das Gespräch. Wie macht man blaue Typen zu Verkaufsjongleuren? Ja, das ist gut, weil die Arbeit, also die Vorbereitungsarbeit, die Überzeugungsarbeit, das ist eben das Spezielle, was ich ausgetüftelt habe und deswegen haben alle so eine Freude damit, ist, dass die Vorarbeit, dass diese Überzeugungsarbeit machen die speziell vorbereiteten und aufbereiteten Unterlagen. Was das wiederum ist, das hängt wirklich von der Branche ab. Die einen mögen mehr schnell mal was durchlesen, die nächsten mögen eine Präsentation sehen, die nächsten mögen ein Video sehen. Aber das wird alles eben aufbereitet und so gemacht, dass es eben dann passgenau ist. Und diese Arbeit übernimmt eben dann einmal die gut vorbereiteten Unterlagen und was der eine noch braucht und der eine braucht noch das und der andere braucht das. Das heißt, die Arbeit macht eben dann die einzelnen Dokumente, die wir haben, die wir herzeigen können, die sind ja dann schon aufbereitet. Die sind einmal gemacht, sind fertig. Und dann gilt es eigentlich nur mehr zu fragen, ja, welches Schweinchen hätten Sie gern? Also quasi dann die Frage zu stellen, wie dürfen wir es genau machen? Also nochmal Restfragen zu Oder haben klären. Sie noch eine Frage? Und das ist ja Genau. dann meistens eine Fachfrage und da fühlt sich dann der ITler wieder sicher. Ja. Genau. Und dann, genau so ist es. Und dann eben ist die Frage, ja, wie können wir starten, wie dürfen wir starten, wann wäre es denn recht und so weiter. Also nur mehr diese verfeinernden Fragen zu stellen, was der Kunde noch braucht zum Starten. Ja. Und das ist wirklich, das ist, ja, ich sage auch, also bei uns ist dann das Thema Verkaufen gestrichen, weil es dieses Verkaufen und alles, was damit an Unangenehmen oder auch nicht von den Fähigkeiten her, von den normal, was man sagt, was normale Verkäuferfähigkeiten sind, die brauchen eben ITler nicht. Deswegen habe ich es ja genauso zusammengestellt, weil genau das, was sie nicht so gut können, das wird weggenommen oder vorweggenommen, eben durch diese Art der Aufbereitung der Marketing- und Verkaufsunterlagen. Ja. Mal so als abschließende Idee, so was sind so drei Hauptfehler, die also eben IT-Unternehmen unter 20 Mitarbeiter machen im Umfeld Marketing, Vertrieb, Verkauf? Also das eine, was ich mich wirklich erstaunt, ist, dass viele gar keine Schiene haben, wo sie eben wo sie eine planbare Marketingschiene haben, wo sie sagen, ja, da wissen wir, wenn wir das machen, dann kommen da ja 5 bis 10 Neukunden pro Monat. Also das heißt, die haben keinen planbaren Vertrieb. Das erstaunt mich. Und deswegen kommen sie nicht in diese Wachstumsspirale, weil es ist ganz klar, du musst zuerst sicheren Umsatz machen, damit du Mitarbeiter einstellen kannst, weil wenn du groß schwankende Umsätze hast oder eben Umsätze, dass es gerade immer so grad und grad ausgeht, kannst du nicht wachsen. Ja, das geht dann einher damit, dass sie die Mitarbeitern auch nicht so klare Routinen zugeben können, weil die müssen immer springen. Also wenn du wenig Mitarbeiter hast und wenn das eben so immer grad und grad sich ausgeht, dann müssen die mal das machen, mal das machen. Das heißt, du bist nicht wirklich ein attraktiver Arbeitgeber, weil ein attraktiver Arbeitgeber bist du dann, wenn ein Mitarbeiter oder ein Mitarbeiterteam, wenn so Teams zusammengestellt werden, wo jeder einen Verantwortungsbereich zu 100% hat und darin immer besser werden kann. Das sind dann die High Performer, wo du sagen kannst, wow, ich kann denen auch was bieten, die können sich entwickeln und können selber stolz sein darauf, dass sie immer besser werden. Ja? Die können nicht immer besser werden, wenn du so wie in einem Restaurant heute dorthin geschickt wirst und morgen dort und dort und dort. Also der ständige Springer, das ist auch unbefriedigend. Ja, das ist der erste Fehler, also da überhaupt mal diese planbaren Planbar, Umsätze. also Kundenflüsse planbar machen, ja. Ja, und so wie es eben, dann weiß ich, okay, ich kann Mitarbeiter einstellen, kann darin investieren, auch mich als guter Ja, wieder Arbeitgeber zu besser werden, positionieren, ja. weil das ist wichtig. Also für mich wird es die zwei Seiten geben, die moderne Arbeitsplätze bieten, eben geordnete, strukturierte, denen wird man die Bude einrennen. Und die anderen, für die wird es diesen Fachkräftemangel geben. Ja, das weiß ich, das erlebe ich. Ja, und das andere ist eben zu viel sich als eben, es ist alles individuell. Ja, also wie schon gesagt, also dieses auch auf der Homepage wir machen wir haben die Services, da steht alles drauf, wir sind Partner von Microsoft und keine Ahnung. Das interessiert den Kunden nicht, weil das ist ja kein Angebot. Ja? Also der zweite Fehler ist, dass es tatsächlich keine Angebote gibt. Das verstehen ITler oft auch gar nicht so im ersten Schritt. Wir sagen, ja, ich biete ja Cloud-Lösungen an, ich biete ja, dass sie glauben, dass das ein Angebot ist. Das ist aber kein Angebot, das ist ein Feature. Ja? Und also das heißt, diesen Schritt zu machen, Angebote zu machen. Ja? Und der dritte Fehler ist, was würde ich sagen? Ja, es waren eigentlich eh schon. Also für mich ist es so dieser Kreislauf, dass der in Schwung kommen kann einfach. Ja? Das hängt für mich eben an diesem planbaren Vertrieb, dann sich Wenn als es nur zwei Partner. Hauptfehler sind, ist es ja einer Ja, weniger. Das ist schon mal ja. gut. Ja. Ja, der Darf ich da dritte, oh mal ja, Tipps? einer ist mir noch ganz wichtig. Und Ja, zwar, okay. wenn es jetzt wenn es um Teamaufbau geht, dieses vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden, ist so wichtig. Und zwar auch jetzt gerade, was den Teamaufbau geht, das so zu organisieren, dass du dich rausnimmst als Eigentümer und Geschäftsführer aus dem Operativen. Und wirklich nur mehr Mentor und Berater wirst für die Leute. Und das bedeutet natürlich wirklich auch in die Organisation, in die Teamentwicklung zu investieren, in die Ablauforganisation. Weil der Punkt ist der, wenn du, so wie beim Kind, und das erlebe ich, also so machst du einfach die Motivation sowas von tot und dann wundern sich die Mitarbeiter, die Unternehmer, dass sie sagen, ja, meine Mitarbeiter warten immer drauf, bis ich ihnen was sage. Ich sage immer, ja, du musst ihnen sagen, einatmen, ausatmen, gell? Ja, und das passiert ganz einfach, weil wenn sie sagen, okay, pass auf, du bist jetzt dafür verantwortlich, gut, der kriegt das, wofür er verantwortlich ist. Dann macht er und dann kommt der Chef vorbei. Und sagt, na, so kannst du das nicht machen. Und zack, zack, zack, nimmt es ihm wieder aus der Hand. Zack, zack, zack, zack, zack. So, und jetzt mach weiter. Das ist Killer. Ja, das geht nicht. Du darfst nicht reinpfuschen. Unter Anführungszeichen. Ja, auch so Also schwer das es fällt. Berühmte, der Chef soll am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Ich habe jetzt kürzlich oder vor einer Weile habe ich das beobachtet, jemand, der ein sehr cooles Unternehmen aufgebaut hat, jetzt nicht im Bereich IT, und dem ich das auch immer wieder gesagt habe, ja, arbeit mal, also war nicht mein Kunde, sondern Kooperationspartner, sage ich, Junge, du musst mehr am Unternehmen arbeiten und weniger im Unternehmen. Und irgendwann hat er festgestellt, weil er hat dann sehr viel am Unternehmen gearbeitet und hat sich schier mit seinen allerbesten Freunden, Schrägstrich Mitarbeitern gezofft, ja, und hat dann wenigstens rechtzeitig gemerkt, dass es keine gute Taktik war und arbeitet jetzt wieder im Unternehmen und hat, das kann ja auch eine Lösung sein, jemand anders sozusagen die eigentliche, also hat die Geschäftsführungsaufgaben auf die anderen Leute aufgeteilt. Ja, sodass Ja. jeder da einen entsprechenden Anteil hat. Also der Gründer, also der Gründer oder Aufbauer oder Aufbauerin, Gründerin, muss nicht immer die beste Unternehmerin sein. Ja, also es gibt ja auch diese Seriengründer, die gründen immer wieder, dann verkaufen sie wieder und dann gründen sie wieder, weil sie eigentlich Gründer sind und nicht Unternehmer. Ja, und das ist was ganz anderes, ne? Ob ich sowas hochschaukle oder ob ich es an einen bestimmten Punkt bringe oder ob ich es von diesem bestimmten Punkt auch noch in die nächste Kategorie bringe. Also das finde ich. Das ist natürlich jetzt nicht mehr die Aufgabe von jemand wie du, der jetzt im Vertrieb, aber im Prinzip, ja, ist das schon ein Problem, was existiert in vielen Ja. Unternehmen. Naja, das ist ja meine zweite, also die zweite eben Phase kommt ja dann Ja. mit dem Teamaufbauen und Leadership, und das ist meine zweite Expertise. Aber ich sage immer, bevor eben der Vertrieb nicht läuft, musst du auch nicht mit Nee. Teamaufbau, hast dann noch andere Ja. Probleme, ja. Oder eben, du hast hier den Punkt, moderne Unternehmensführung oder wie läuft das Unternehmen Genau. ohne Chef, so, also beziehungsweise wie läuft es auch weiter, wenn der Chef 4 Wochen im Urlaub ist, ja, oder Ja, und drei. das war ja eigentlich mein Gedanke, wo ich mich auch eben in den Anfängen positioniert habe. Und dann habe ich gemerkt, es melden sich Unternehmer, IT-Unternehmer, die eben keinen oder einen Unternehmen haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Und dann habe ich eben durch die Gespräche dann herausgefunden, eben die haben keinen planbaren Vertrieb. Sie wünschen sich, dass sie wachsen können. Aber das erste Problem, das wir lösen müssen, ist eben diesen Vertrieb, dass wir wissen, wir haben pro Monat 5, 10, 15, 20.000 Euro mehr Umsatz, immer Zusatzumsatz. Zusätzlich dann zu den Abo- oder Wartungsverträgen, die kommen. Ja? Weil nur dann kannst du wachsen. Und das ist das erste wirkliche Problem. Ja, und dann das zweite natürlich, dass das Unternehmen ohne den Eigentümer führt. Und da gibt es so lässige Sachen, die sind wirklich einfach zu machen, weil die Mitarbeiter wollen Verantwortung übernehmen, wenn du die richtigen holst. Wenn du diese Triple-A-Leute haben willst, dann musst du sie auch so behandeln und nicht ständig wie kleine Kinder behandeln, ja, das ist der Killer nochmal, ja, und auch ich nehme gern die Metapher vom Kapitän. Also was heißt am Unternehmen arbeiten, heißt Kapitän sein, weil was macht ein Kapitän auf einem großen Schiff? Der steht auf der Kommandobrücke, hat im Dashboard, in einem modernen Schiff natürlich, hat das ein Dashboard mit den lauter grünen Lamperln, und also der hat das Kontrollboard. Das ist wichtig, weil viele wissen auch nicht, was heißt das jetzt? Ja, gehe ich einfach und lasse die laissez-faire, ist in der Erziehung, also einfach machen lassen, anti-autoritär von vorher. Also das heißt, diesen Wechsel muss man ja auch begleiten. Da geht es ja auch um Reifegradmodelle. Das heißt, man muss schauen, wie ist der Reifegrad der Mitarbeiter? Ja, was kann ich ihnen jetzt zumuten? Muss ich natürlich da auch hin begleiten. Das ist schon klar. Ja, man kann ja sagen, okay, ich sitze jetzt auf der Kommandobrücke und es sind alle Lampen auf Rot, beziehungsweise du hast nicht einmal ein System, dass du weißt, dass du von deinem Handy aus, also moderne Unternehmen, führst du von deinem Handy aus und du weißt, was, wo, was, wer, jeder macht. Und hast Kontrolllichter. Das ist möglich, ganz einfach. Und nur so, wenn das aufgesetzt ist, kannst du natürlich auf der Kommandobrücke stehen und du kannst eben mit deinem weißen Anzug dann nicht schnell in den Maschinenraum runterlaufen und da auch noch schnell mal wieder was rumrühren. Ja, Oder gar das Dickschrubben, ja, oder ja, so. das Deck schon, ne? Genau. Also das ist so für mich das Bild. Und du Ja. hast als guter Kapitän, hast du eben deine zwei, drei Leute im Blickfeld, die noch Manager sind, ja, und navigieren. Tut auch nicht der Kapitän, das Ja. ist ja auch nochmal wichtig, sondern der hat einen Navigator. Aber der Kapitän weiß und kennt die Ausrichtung. Ja. Und das sind so diese Dinge, und darauf schaut der Kapitän, stimmt die Ausrichtung, sind wir richtig ausgerichtet? Und das sind ihm dann die Dinge, wie ich sage, haben wir die richtigen Produkte zusammengestellt? Haben wir die richtigen Services? Wie sind wir ausgerichtet? Und diese Chefsachen, die soll wirklich der Kapitän weitermachen. Und dann die Routine, wenn es läuft, ja, dann kann man es eben einschleusen, Mitarbeitern geben, und dann können die das weiter zum Laufen bringen, am Laufen halten und weiter verbessern. Das ist so das Ziel. Und dann wird es auch was mit dem Unternehmenswachstum und mit dem, was ja schon die Unternehmer wollen. Also jeder Unternehmer, den ich gefragt habe, sagt, ja, ich frage immer, warum bist du Unternehmer geworden? Was war die Anfangsidee? Weg. Keiner tut sich das an, ohne dass da irgendeine Vision da ist. Ja? Natürlich sagt jeder, ich wollte mein eigener Herr oder meine eigene Frau sein und Unternehmerfreiheit. Und Unternehmerfreiheit heißt auch finanzielle Freiheit. Ja. Und dann sagen sie, na gut, das war leider im Moment, bin ich jetzt da in der Phase. Und es ist ja von Ja. der Pionierphase in die strukturierte Phase zu kommen. Und das ist letztlich jetzt auch das, wo ich dann begleite. Und da braucht man Begleitung. Da muss man auch ehrlich sein. Ja, das ist auch wirklich interessant. Die ITler, manchmal jammern sie und sagen, ja, viele Unternehmer verstehen nicht, da tun sie auch selber herumbasteln. Man ärgert sich über die Do-it-yourself-Kunden, ja, die da rumschrauben und sagen, ja, da was herholen, da was herholen. Sage ich, aha, und du, wie schaut es mit dir aus? Bist du bereit, Beratung und Unterstützung in den wichtigen Sachen deiner Unternehmensführung Ja. anzunehmen? Ja, weil deswegen Ja. arbeiten wir dann zusammen, ja. Aber und dann auch zu sagen, naja, das soll man selber machen, jetzt muss man alles selber machen. Und wie viel IT-Unternehmen, es erstaunt mich, sind wirklich, beschäftigen sich mit Online-Marketing und machen dies und jenes. Wo ich sage, ja, und wie wäre es jetzt mit einem, aus einem Guss wirklich auch eine Ja. volle Begleitung in Anspruch zu nehmen? Also ich denke, das ist auch wichtig zu verstehen, wenn du in der heutigen Zeit, weil alles wirklich so schnell geht und es ist so komplex, jeder erfolgreiche Unternehmer, so wie auch die Profisportler, die sagen ja auch nicht, oh, ich kann schon Skifahren oder ich kann schon Fußball spielen. Die haben laufend die Ja. besten Coaches und Mentoren. Ja. Und ich denke, das muss auch in unsere Kultur noch rein, weil bei uns ist eher, na, ich habe kein Problem. Also man glaubt, wenn man es nicht alleine kann, ist man schwach oder hat ein Problem oder so. In der heutigen Zeit ist das stimmt einfach nicht. Ja, es ist Ja, der einfach ITler ist too natürlich much. auch gewöhnt, sich viele Sachen selber beizubringen und er Ja. denkt halt, das geht mit Marketing genauso wie mit IT und das ist halt nur teilrichtig. Ja, das Genau. ist doch eine schöne Schlusserkenntnis. Ja. So, die Videogucker wissen, wie man Claudia Granich schreibt. Für die Audio-Leute sage ich es, Claudia mit K und Granich wie Kranich, aber mit G statt mit K. Ja? Also Genau. das K von Kranich ist zur Claudia gewandelt und ist dafür ein G. Ja? Und da findet man dich bei LinkedIn und LinkedIn, so, wie wir uns auch Facebook. gefunden haben. Und kann dich kontaktieren, wenn man ITler ist und in Richtung 20 Mitarbeiter wachsen will. Ja, und bereit ist, Unterstützung anzunehmen, ja, die du sehr gut Ja, lieferst. genau. Gekriegt, ja. Und sich eben auch wieder auf sein Kerngeschäft fokussieren mag. Ja, Dass dieses und sich Marketing und wieder. Vertrieb, dass da Entspannung reinkommt und dass Ja, man sagt, ah, genau. wir wissen, wie es jeden Monat, wo wir Zusatzumsätze machen. Ja. Klingt gut. So, liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye bye. Bye bye.